Der Waldverlust ändert also nicht nur das Mikroklima, sondern auch den Wasserhaushalt der ganzen Gegend. Da Wasser in dieser heißen, trockenen Region Leben bedeutet, wirkt sich das negativ auf die Existenzen hunderttausender Menschen und selbst auf den ökonomisch so wichtigen Tourismus aus. Auch wirkt eine intakte Natur wie ein Puffer gegen extreme Wetterfolgen, während des Klimawandels ein immer wichtiger werdender Faktor. Zwar sind Überflutungen, Stürme, Hitzewellen und Tsunamis ebenfalls Naturphänomene, aber erstaunlicherweise sind sie für die Menschen, die in einer Umgebung mit reicher Vegetation leben, oft weniger gefährlich. Das hat sich eindrücklich beim vernichtenden Tsunami aus dem Jahr 2004 gezeigt, bei dem an den Küsten des Indischen Ozeans mehr als 200.000 Menschen starben und rund 1,7 Millionen ihr Obdach verloren. Es stellte sich nämlich heraus, dass Gegenden mit Mangrovenwäldern sehr viel besser vor der destruktiven Wirkung der Megawelle geschützt waren als Küstenabschnitte ohne derartige marine Schutzwälder. Den Tsunami hätte niemand verhindern können. Gegen diese Naturgewalt sind wir machtlos, aber die Auswirkungen können abgemildert werden. Einer Studie zufolge hätten schon 30 Bäume pro 100 Quadratmeter genügt, um die Kraft des Tsunamis um mehr als 90% zu brechen. Das gilt vielleicht nicht für die Gegenden, in denen der Tsunami mit maximaler Härte aufgeschlagen hat. Aber in etwas weniger stark getroffenen Küstenabschnitten hätten Bäume wahre Wunder bewirken und viel Leid verhindern können. Tatsächlich geschieht gerade das Gegenteil. Mangrovenwälder, die eine Schnittstelle zwischen Land und Ozean bilden und an tropischen und subtropischen Küsten zu finden sind, gehen mit großer Geschwindigkeit verloren. In nur 20 Jahren wurden 40% davon zerstört. Dabei bilden sie eine starke Barriere gegen Sturmfluten, sind darüber hinaus Heimat für unzählige Fischarten und binden sehr viel CO2. Etwa so viel, wie alle Fahrzeuge in Deutschland zusammen in einem Jahr ausstoßen.